Die Gesellschaft für Freundschaft mit Korea begrüßte in einer Erklärung vom 2. Januar die historische Neujahrsansprache des verehrten Marschalls Kim Jong-un.